Erst da alle Israeliten kommen nach Silo. Sie bauen dort das Zelt Gottes auf. Das Land gehört jetzt ihnen. 7 Stämme von Israel haben noch kein Land. 3. Josua spricht zu den Israeliten. Er fragt, warum wartet ihr so lange? Gott hat euch das Land gegeben. 4. Wählt 3 Männer aus jedem Stamm. Ich schicke sie los. Sie gehen durch das Land. Sie schreiben alles auf. 5. Sie teilen das Land in 7 Teile. Juda bleibt im Süden. Das Haus Josef bleibt im Norden. 6. Schreibt die 7 Teile auf. Bringt mir die Liste. Ich frage Gott für euch. Dann bekommt jeder seinen Teil. 7. Die Leviten bekommen kein Land. Sie dienen Gott als Priester. Gad, Ruben und Manasse haben schon Land. 8. Die Männer gehen los. Josua gibt ihnen einen Befehl. Geht durch das Land. Schreibt alles auf. 9. Die Männer gehen durch das Land. Sie schreiben alle Städte auf. Dann gehen sie zu Josua nach Silo. 10. Josua fragt Gott in Silo. Er gibt den Israeliten das Land. Jeder Stamm bekommt seinen Teil. 11. Der Stamm Benjamin bekommt zuerst Land. Es liegt zwischen Juda und Josef. 12. Die Grenze im Norden beginnt am Jordan. Sie geht hoch nach Jericho. Dann geht sie in die Berge. 13. Die Grenze geht weiter nach Bethel. Dann geht sie zum Berg bei Beth-Horon. 14. Die Grenze dreht sich nach Süden. Sie endet bei Kirjat-Jerim. Das ist die Seite im Westen. 15. Die Seite im Süden beginnt bei Kirjat-Jerim. Sie geht zur Quelle von Neftutsch. 16. Die Grenze geht zum Tal Hinnom. Sie geht am Berg der Jebusiter vorbei. Dann geht sie zur Quelle Rogel. 17. Sie geht nach Norden nach Ensemesch. Dann geht sie zum Stein von Bohen. 18. Die Grenze geht zum Berg im Norden. Dann geht sie hinunter in das Tal Araba. 19. Sie geht nach Beth-Hogla. Sie endet am Toten Meer. Das ist die Grenze im Süden. 20. Im Osten ist der Jordan die Grenze. Das ist das Land für den Stamm Benjamin. 21. Das sind die Städte von Benjamin, Jericho, Beth-Hogla und Emek-Keziz. 22. Beth-Araba, Zemaraim und Bethel gehören dazu. 23. Auch Avim, Para und Ofra sind dabei. 24. Kepharmoni, Ofni und Geba gehören dazu. Es sind 12 Städte mit Dörfern. 25. Gibeon, Rama und Berot sind auch dabei. 26. Mitzpe, Kephira und Mosa gehören dazu. 27. Rekem, Irpel und Tarala sind dabei. 28. Zela, Elef und Jerusalem gehören dazu. Es sind 14 Städte. Das ist das Land für Benjamin.